Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Ingo Siegner. Der kleine Drache Kokosnuss bei den Dinosauriern. Das furchtbarste Raubtier der Erde. Der kleine Drache Kokosnuss und der Fressdrachenjunge Oskar übernachten heute bei Mathilda im Dschungel der Dracheninsel. Das Stachelschwein lebt mit seiner Familie im Wurzelwerk eines Baumes. Als die Dämmerung sich über die Blätter der hohen Urwaldbäume legt, sitzen die drei Freunde vor der Hütte und halten Stockbrot in ein Lagerfeuer. Mathilda, du hast es gut, sagt Kokosnuss. Ich würde auch gerne im Dschungel wohnen. Im Dschungel gibt es aber Spinnen, sagt Oskar. Wenn ich mir vorstelle, dass mir mitten in der Nacht so eine riesige Spinne mit ihren 20 ekligen, haarigen Beinen über die Nase krabbelt. Oskar schüttelt sich. Spinnen haben nur 8 Beine, sagt Mathilda. Und mir ist noch nie eine Spinne über die Nase gelaufen. Plötzlich dringt ein fürchterliches Gebrüll durch den Dschungel. Der Tiger, flüstert Kokosnuss. Hoffentlich kommt der nicht hierher. Ivo, sagt Mathilda. Der brüllt jeden Abend den halben Dschungel zusammen. Außerdem tut uns der Tiger nichts, sagt Oskar. Ich bin schließlich ein Fressdrache und Fressdrachen sind die furchtbarsten Raubtiere der Erde. Da kann der Tiger einpacken. Das furchtbarste Raubtier, das je auf der Erde gelebt hat, sagt Kokosnuss, war der Tyrannosaurus Rex. Puh, gegen einen Fressdrachen ist ein Tyranno eine Piepmaus, sagt Oskar. Ha, ruft Kokosnuss, das glaubst du ja wohl selber nicht. Oskar fletscht seine spitzen Zähne, streckt seine Brust heraus und sagt, wetten, dass ich einen T-Rex verjagen kann? Die Wette gilt, sagt Kokosnuss. Jungs, meldet sich Mathilda. Falls ihr es vergessen habt, der Tyrannosaurus Rex ist ausgestorben. Kokosnuss grinst und holt den Laserphaser aus seiner Umhängetasche. Mathildas Augen weiten sich. Du willst doch nicht etwa in die Zeit der Dinosaurier reisen? Warum denn nicht? Entgegnet der kleine Feuerdrache. Kokosnuss, ruft Mathilda empört. Die Tyrannosaurier haben in der Kreidezeit gelebt, vor 65 Millionen Jahren. Na und? 65 Millionen Jahre sind für den Laserphaser ein Klacks. Aber damals sah die Welt ganz anders aus. Die Kontinente lagen nahe beieinander und vielleicht gab es die Dracheninsel noch nicht. Wer weiß, wo wir da landen würden. Also, sagt Oskar, ich bin dafür. Da schaut Mathildas Mutter zum Fenster heraus. Wir gehen jetzt zu Bett. Wir müssen morgen früh aus den Federn. Macht nicht mehr so lange, Kinder. Geht klar, Mama, sagt Mathilda. Kein Problem, rufen Kokosnuss und Oskar. Als die Stachelschweinmutter wieder im Inneren des Baumes verschwunden ist, zeigt Kokosnuss auf den Laserfaser und fragt, na, wie sieht's aus? Mathilda rollt mit den Augen und brummt, na gut, aber wir reisen erst morgen früh. Ich will nicht im Dunkeln landen, wenn da Tyrannos leben. Gebonkt, rufen Kokosnuss und Oskar. Am nächsten Morgen, noch vor dem ersten Hahnenschrei, packen die drei ihre Taschen und schleichen sich leise aus dem Baum heraus. An einer geschützten Stelle hinter einem Busch gibt Kokosnuss die Zahl in den Laserfaser ein. 65 Millionen Jahre in der Zeit zurück. Dinosaurier. Die Reise durch die Zeit dauert nicht einmal einen Augenblick. Es kribbelt am Körper und plötzlich ist alles verschwunden. Die Umgebung, das Kribbeln und dann Kokosnuss, Mathilda und Oskar selbst. Im Nu jedoch ist die Umgebung wieder da. Derselbe Ort, nur in einer anderen Zeit. Das Kribbeln kehrt zurück. Und gleich darauf sind auch Kokosnuss, Mathilda und Oskar wieder da. Die Freunde stehen zwischen dicken Baumstämmen. Auf dem Boden wachsen Gräser und Farne. Weiter unten liegt ein See. Und dahinter, in der Ferne, erheben sich mächtige Vulkane. Merkwürdig, sagt Kokosnuss. Hier sieht es wirklich ganz anders aus als auf unserer Dracheninsel. Hab ich ja gesagt, sagt Mathilda. Kokosnuss blickt an den Baumstämmen empor. Die Stämme enden hoch oben in einem riesigen grünen Körper. Nicht bewegen, flüstert Mathilda. Ist das ein Dino? Fragt Oskar. Und was für einer, sagt Kokosnuss leise. Aus dem einen Ende des grünen Körpers ragt ein sehr langer Schwanz und aus dem anderen ein sehr langer Hals. Der ist ja ziemlich groß, sagt Oskar. Ist der gefährlich? Fragt Kokosnuss. Solche riesigen Saurier fressen meist nur Pflanzen, flüstert Mathilda. Da bewegt sich ein Bein des Sauriers. In Deckung! Schreit Kokosnuss. Die drei rennen unter dem Dinosaurier hervor. Plötzlich wendet sich der Hals des großen Tieres und der Kopf kommt auf sie zu. Abrupt machen Kokosnuss, Mathilda und Oskar Halt. Wohin des Weges? Fragt der Dinosaurier. Wir suchen einen Tyrannosaurus Rex, antwortet Kokosnuss. Kennst du einen? Der große Dinosaurier verzieht das Gesicht und antwortet. Sicher, ab und zu trifft man mal einen. Die sind ziemlich gefräßig. Ich mache um die immer einen großen Bogen und verstecke mich. Oskar betrachtet den gigantischen Körper des Sauriers und sagt, da brauchst du aber ein gutes Versteck. Ich bin gut im Verstecken, sagt der Saurier, schlängelt seinen Hals um den Körper, legt seinen Kopf zwischen die Beine und schließt die Augen. Seht ihr? So erkennt mich keiner. Die Freunde werfen einander Blicke zu. Ja, sagt Kokosnuss. Wir gehen dann mal einen T-Rex suchen. Der Saurier öffnet ein Auge, grinst und sagt, aber schön wachsam bleiben und verstecken, wenn's brenzlig wird. Machen wir, ruft Mathilda zurück und folgt Kokosnuss und Oskar. Als sie ein Stück weit gegangen sind, holt das Stachelschwein ein Buch aus seiner Tasche, blättert darin und sagt, das war ein Alamosaurus. Und es kommt genau hin. Der lebte in der jüngeren Kreidezeit. Und er war ein bisschen blöd, sagt Oskar. Ich habe gelesen, sagt Kokosnuss, dass die ganz großen Dinosaurier oft nur ein winziges Gehirn hatten. Bei dem hier war das auf jeden Fall so, sagt Oskar. Bloß, wie finden wir jetzt einen T-Rex? Fragt Mathilda. Lass uns zum See gehen, schlägt Kokosnuss vor. Raubtiere lauern doch oft in der Nähe von Wasserstellen, weil ihre Beutetiere dort trinken. Wie beruhigend, murmelt Mathilda. Hoffentlich verwechselt uns niemand mit einem Beutetier. Die Freunde marschieren zum See hinunter. Aus den Bäumen tönen fremdartige Laute. In der Ferne hören sie ein schauerliches Gebrüll. Plötzlich erhebt sich ganz in ihrer Nähe ein großer Flugsaurier. Er segelt über den See, taucht seinen langen Schnabel blitzschnell ins Wasser und zieht einen zappelnden Fisch heraus. Mit kräftigen Flügelschlägen verzieht er sich ans andere Ufer. Gemütlich ist es hier nicht gerade, sagt Mathilda. Also ich find's spannend, sagt Oskar. Vorsichtig nähern sie sich dem Ufer. Die Freunde starren auf das trübe Wasser. Was da wohl so alles drin herumschwimmt, murmelt Kokosnuss. Das kann ich dir sagen, hört er eine Stimme neben sich. Erschrocken wenden sich die Freunde um. Der Alamosaurus. Er hat sich nicht von der Stelle bewegt, doch sein langer Hals reicht bis hierher zum Ufer. Hast du uns erschreckt, sagt Kokosnuss. Entschuldigung, ich wollte euch nur raten, nicht zu nah ans Wasser zu gehen. Darin lebt nämlich ein Deinosuchus. Ein was? Fragen Kokosnuss und Oskar gleichzeitig. Mathilda aber hat ihr Buch aufgeschlagen und schluckt. Ein Riesenkrokodil. Plötzlich reckt der Alamosaurus den Kopf. Im Nu zieht er sich zurück. Er versteckt sich, sagt Mathilda. Ich weiß auch warum, sagt Kokosnuss und zeigt auf eine nahe Hügelkette. Über dem Kamm erscheint ein großer Saurier. Mit langsamen, schweren Schritten nähert er sich dem See. Die Freunde halten den Atem an. Ein Tyrannosaurus Rex. Knobi, Topsi und ein Krokodil. Kokosnuss, Oskar und Mathilda verstecken sich hinter hohen Blättern. Der Tyrannosaurus bewegt sich auf das Ufer zu. Jetzt erkennen sie das furchterregende Maul und die unzähligen spitzen Zähne des Sauriers. Seine riesigen Klauen bohren sich bei jedem Schritt in den sandigen Boden. Die kurzen Arme zucken unruhig hin und her. Der hat bestimmt Hunger, flüstert Mathilda. Willst du den immer noch erschrecken? Fragt Kokosnuss seinen Freund Oskar. Klar, sagt Oskar. Ich habe auch einen Plan. Erst geht Mathilda vor und stellt ihre Stacheln auf. Da kriegt er schon mal Angst. Wie bitte? Ruft Mathilda empört. Ich soll ganz alleine zu dem hingehen? Der kriegt keine Angst, sondern einen Lachanfall. Nein, nein, sagt Oskar. Kokosnuss kommt nämlich gleich hinterher und speit einen Feuerstrahl. Dann komme ich und fauche und brülle. Und dann fällt der T-Rex vor Schreck um. Das könnte auch schief gehen, sagt Kokosnuss. Ziemlich schief, sagt Mathilda. Der T-Rex könnte uns zum Beispiel fressen. Alle drei mit einem Haps. Und das war's dann. Aber es könnte auch gut gehen und dann habe ich die Wette gewonnen, sagt Oskar. Schon klar, brummt Mathilda. Der Tyrannosaurus hat inzwischen das Ufer erreicht und ist nur noch einen Steinwurf entfernt. Die Freunde können ihn sogar atmen hören. Der Raubsaurier sieht sehr bedrohlich aus. Mathilda schluckt. Okay, ich tu's. Aber nur, wenn Kokosnuss gleich nachkommt. Geht klar, flüstert Kokosnuss. Mathilda tritt hervor und ruft: Hey, T-Rex, guck mal! Das Stachelschwein stellt seine Stacheln auf und rasselt mit dem Schwanz. Der Tyrannosaurus wendet sich verwundert um. Als er das kleine Stacheltier erblickt, blitzen seine Augen wütend auf. Er geht einen Schritt auf Mathilda zu und brüllt fürchterlich. Mathilda macht schnell kehrt und springt ins Versteck zurück. Im selben Augenblick fliegt Kokosnuss herbei und speit Feuer. Der T-Rex weicht verblüfft zurück, stößt wieder sein fürchterliches Gebrüll aus und ruft: Aus dir mache ich Hackfleisch! Oskar springt aus dem Versteck und faucht und brüllt so laut er kann. Der Tyrannosaurus erstarrt und kippt um. Reglos bleibt er am Boden liegen. Ungläubig blicken Kokosnuss und Mathilda auf den großen Saurier. Auch Oskar wundert sich ein klein wenig. Doch dann ruft er triumphierend: Wette gewonnen! Plötzlich vernehmen die Freunde vom See her ein schmatzendes Geräusch. Langsam drehen sie sich um. Ein riesenhaftes Krokodil starrt gierig zu ihnen hinüber. Es grinst böse und zeigt eine lange Reihe messerscharfer Zähne. Kokosnuss, Mathilda und Oskar sind starr vor Schreck. In diesem Moment beginnt der Boden zu beben. Das Krokodil stutzt. Ein großes, massiges Tier läuft auf das Ufer zu. Sein Kopf ist mit einem Schild und drei spitzen Hörnern bewehrt. Ein Triceratops, flüstert Mathilda. Sind die gefährlich? Fragt Kokosnuss. Pflanzenfresser, antwortet Mathilda. Der Triceratops hat das Ufer schon erreicht. Wütend knurrt er das Krokodil an. Das Krokodil knurrt zurück. Doch als der Saurier den Kopf senkt und seine Hörner auf das große Reptil richtet, taucht es wieder in den See hinab. Die Freunde atmen erleichtert aus. Der Triceratops aber beugt sich besorgt über den ohnmächtigen Tyrannosaurus. Knobi, wach auf, ruft er. Knobi, flüstert Mathilda. Plötzlich hält der Saurier inne und hebt seinen Kopf. Er reißt erschrocken die Augen auf, gibt dem immer noch ohnmächtigen Tyrannosaurus eine kräftige Ohrfeige und ruft: Wach auf, Knobi, da kommt Schmatzo! Plötzlich ist der Tyrannosaurus hellwach. Schmatzo? Mit einem durchdringenden Gebrüll erscheint über den Hügeln ein weiterer Tyrannosaurus. Er blickt herüber und nähert sich mit großen Schritten. Auweia! Ruft Mathilda. Das geht ja hier zu wie im Taubenschlag, sagt Oskar. Gehen wir lieber wieder in Deckung, sagt Kokosnuss. Flink sind die Freunde in ihrem Versteck verschwunden. Der Tyrannosaurus Knobi steht auf und beginnt ein schauriges Gebrüll. Er faucht den Triceratops an und ruft so laut er kann: Dir werde ich zeigen, du Nasenhörnchen! Nasenhörnchen! Entgegnet der Triceratops. Na warte, du Tölpel-Tyranno, du! Die beiden ringen miteinander, dass die Erde bebt. Kurz bevor der zweite Tyrannosaurus das Seeufer erreicht, schlägt der Tyranno Knobi den Triceratops mit einem gezielten Fußtritt zu Boden. Dieser bleibt röchelnd liegen. Der zweite Tyrannosaurus blickt anerkennend auf den besiegten Hörnersaurier. Nicht übel, Knobi! Brummt er. Knobi schlägt seine Vorderkrallen aneinander und sagt: Tag, Schmatzo. Tja, eine meiner leichtesten Übungen, so ein Trizera. Sag mal, der sieht ja genauso aus wie der, den du letzte Woche besiegt hast. Kein Wunder, sagt Knobi. Das ist nämlich der Zwillingsbruder von dem von letzter Woche. So, so, brummt der zweite Tyranno. Das ist ja eine mächtige Portion. Die könnten wir uns doch brüderlich teilen, hä? Das kannst du vergessen, sagt Knobi. Ich fresse eine Hälfte immer gleich und friere den Rest ein. Habe oben in den Gletschern ein Versteck. Du musst dir schon selber einen jagen. Mpf, grummelt Schmatzo. Na denn, halt die Krallen scharf. Wir sehen uns heute Abend auf dem Fest. Mit einem mächtigen Abschiedsbrüller stapft Schmatzo davon. Knobi und die Kleinigkeit. Mucksmäuschenstill beobachten Kokosnuss, Mathilda und Oskar den Tyrannosaurus Knobi. Als der andere T-Rex hinter den Hügeln verschwunden ist, gibt Knobi dem Triceratops einen Stups. Topsi, du kannst wieder aufwachen. Die Luft ist rein. Oskar kichert und flüstert. Hihi, Topsi heißt der. Der Triceratops schüttelt sich und kommt ächzend wieder auf die Beine. Diesmal hast du aber kräftig zugetreten, sagt Topsi vorwurfsvoll. Ich habe sogar einen blauen Fleck. Schmatzo war schon zu nah. Das musste richtig gut aussehen, verteidigt sich Knobi. Aber das mit dem Einfrieren finde ich fies. Okay, sagt Knobi und seufzt. Mir fiel nichts Besseres ein und Schmatzo hat es geglaubt. Mathilda traut ihren Ohren nicht. Das ist merkwürdig. Normalerweise sind Tyrannosaurier und Triceratops erbitterte Feinde. Diese beiden hier scheinen befreundet zu sein. Da schlüpft Kokosnuss aus dem Versteck und ruft, dürfte ich einmal stören? Knobi und Topsi wenden sich um. Du schon wieder, sagt Knobi und weicht unmerklich zurück. Ja, wir kommen von weit her, sagt Kokosnuss. Wir erforschen den Tyrannosaurus Rex. Lacht Topsi. Da seid ihr genau an den richtigen geraten. Knobi ist ein typischer T-Rex, bis auf eine Kleinigkeit. Topsi, ruft Knobi warnend. Welche Kleinigkeit? Fragt Kokosnuss. Och, wehe, du verrätst das, sagt der Tyrannosaurus. Vorsichtig kommen nun auch Mathilda und Oskar hervor. Welche Kleinigkeit? Fragen die beiden. Grinst Topsi. Knobi ist kein Fleisch. Du bist Vegetarier? Ruft Oskar. Tyranno Knobi lässt sich im Ufersand nieder, senkt den Blick und sagt, ich mag keine Tiere töten. Ich weiß, das ist seltsam, aber so ist es nun einmal. Schon wenn ich Fleisch sehe, wird mir schlecht. Ha! Ruft Oskar. Ich bin auch Vegetarier. Verwundert blickt Knobi auf den kleinen Fressdrachen. Aber du siehst wie ein gefährliches Raubtier aus, mit deinen Zacken und Zähnen. Ich bin ein Fressdrache, sagt Oskar stolz. Aber ich habe eine Fleischallergie. Wenn ich Fleisch esse, bekomme ich überall rote Punkte und die jucken wie Hulle. Oh, und wie stellst du es an, dass die anderen nichts merken? Wieso? Meine Eltern wissen Bescheid. Und die anderen auch. Hast du es gut, sagt Knobi niedergeschlagen. Wenn die anderen Tyrannosaurier wüssten, dass ich Vegetarier bin, wäre ich bei denen völlig unten durch. Deshalb, sagt Kokosnuss, habt ihr so getan, als würdet ihr gegeneinander kämpfen. Genau, sagt Topsi. Ich helfe Knobi, damit die anderen Tyrannos nichts merken. Dafür kriege ich immer etwas Leckeres zu essen. Knobi kocht nämlich sehr gut. Plötzlich ertönt von weit her ein Pfiff. Ups, ich muss los, sagt Topsi. Heute ist bei uns großes Reinemachen und ich soll die Höhle streichen. Ihr kommt sicher ohne mich klar. Tschüssi, Leute. Mit diesen Worten macht sich der Triceratops auf den Weg. Der ist nett, sagt Kokosnuss und blickt Topsi nach. Ja, Topsi ist ein feiner Kerl, sagt Knobi. Schade, dass er kein Tyranno ist. Wieso sagst du den anderen Tyrannos nicht einfach, dass du kein Fleisch isst? Fragt Mathilda. Knobi guckt das Stachelschwein verständnislos an. Die würden mich aufspießen und über dem Feuer braten. Bist du sicher? Fragt Kokosnuss. Du bist doch auch ein Tyrannosaurus, genau wie sie. Ihr kennt die nicht. Die betrachten Pflanzenfresser nur als Mahlzeit. Ich meine, Schmatzo und die anderen gehen ja noch. Die würden mich vielleicht nicht gleich auffressen. Aber Ultimo würde mich in der Luft zerreißen. Ultimo? fragt Kokosnuss. Knobi blickt sich verstohlen um und flüstert: Der größte und gefährlichste T-Rex von allen. Plötzlich fällt ihm etwas ein. Auweia, ich muss noch die Mettbällchen für das Fest braten. Das hatte ich ganz vergessen. Welches Fest? Fragt Mathilda. Das Tyranno-Sommerfest, antwortet Knobi. Es findet heute Abend statt. Da gibt es immer ganz viel Fleisch. Uah. Und da machst du Mettbällchen? Fragt Kokosnuss. Knobi grinst. Die sehen aus wie Mettbällchen und die schmecken auch so, sind aber rein pflanzlich. Er zwinkert Kokosnuss zu, hebt eine Kralle und sagt: Das merkt keiner. Wollt ihr die mal probieren? Ich will auch noch Fenchelrisotto und rote Betesalat zubereiten. Oskar läuft das Wasser im Maul zusammen. Auch Kokosnuss und Mathilda haben Hunger. So folgen die Freunde dem Tyrannosaurus Knobi zu dessen Höhle in den nahen Bergen. Unser Knobi ist ein ganz besonderer T-Rex. Er mag kein Fleisch, er ist ein vegetarischer Gourmet. Von Hähnchen in Aspik, Rinderbraten, Hemm und Eggs. Von Sülze, Schmalz und Wurst, da tut ihm der Magen weh. Lecker Schmecker, Dino Knobi hat es raus. Nach Geheimrezept zaubert er einen Daumenschmaus. Knobis Mettbällchen sind berühmt, egal ob kalt oder warm. Machen stark und geben Mut und sind absolut vegetarisch, provenzalisch, kulinarisch. Knobis Veggie-Biokost in allen Varianten. Getreide und Gemüse, Tomaten und Kartoffelpüree. Gerichte, die wir so bisher noch gar nicht kannten. Mit Fenchel, rote Beete oder Chicorée. Lecker Schmecker, Dino Knobi hat es raus. Nach Geheimrezept zaubert er einen Daumenschmaus. Knobis Mettbällchen sind berühmt, egal ob kalt oder warm. Machen stark und geben Mut und sind absolut vegetarisch, provenzalisch. Kulinarisch. Lecker Schmecker, Dino Knobis Gaumenschmaus. Verdient ganz besonderen Applaus. Der fürchterliche Ultimo. Staunend betrachten Kokosnuss, Mathilda und Oskar die Landschaft. Wie fremdartig alles ist. Die Pflanzen, die Hügel, die Tiere und sogar die Vulkane, die sind riesenhaft. Und einige von ihnen spucken von Zeit zu Zeit feurige Lava in die schwüle Luft. Kokosnuss ist mulmig zumute. Zum Glück haben sie Knobi an ihrer Seite. Er weiß bestimmt genau, welche Gefahren hier lauern. Als sie in ein Wäldchen am Fuße eines Berges gelangen, sagt der Tyrannosaurus: Dort oben liegt meine Höhle. Es ist nicht mehr weit. In diesem Moment durchdringt ein Schrei das Wäldchen. Autsch! Hilfe! Das kam von da unten, sagt Kokosnuss. War das nicht die Stimme von Topsy? Fragt Mathilda. Wir schleichen uns an, sagt Knobi. Ein Stück weiter unten sehen sie auf einem freien Platz zwischen großen Felsen einen mächtigen Tyrannosaurus. Deckung, stottert Knobi. Die vier verstecken sich hinter den Felsen. Sie lugen hervor und kriegen einen Schreck. Der Tyrannosaurus hat Topsy in seiner Gewalt. Mit seinen Klauen hält er ihn am Boden. Topsy, flüstert Knobi. Der Tyranno ist ja riesig, flüstert Oskar. Das ist Ultimo, stottert Knobi und seine Knie schlottern. zischt Mathilda. Plötzlich blickt der Tyrannosaurus Ultimo in ihre Richtung und schnüffelt. Die Freunde verharren bewegungslos. Ultimo wendet sich wieder Topsy zu und sagt: Jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen. Bitte, fleht Topsy mit zitternder Stimme. Könntest du nicht eine Ausnahme machen? Schließlich kennen wir uns schon so lange. Stimmt, du bist mir immer entwischt. Aber diesmal gibt es kein Entrinnen. Hinter den Felsen sind die Freunde in heller Aufregung. Knobi, flüstert Kokosnuss. Topsy ist ein Freund. Wir müssen etwas tun. Er hat uns vor dem Krokodil gerettet, sagt Mathilda. Oskar knurrt wütend. Dieser Ultimo kriegt gleich Haue. Knobi aber flüstert voller Angst. Ultimo ist unbesiegbar. Er wird uns alle fressen. Da brüllt Ultimo so laut, dass die Blätter von den Bäumen fallen. Im selben Moment fällt Knobi in Ohnmacht. Oh nein, flüstert Mathilda. Er ist schon wieder ohnmächtig. Jetzt reißt Ultimo sein riesiges Maul auf, um Topsy ins Jenseits zu befördern. Da verliert auch Topsy das Bewusstsein. Ultimo hält ein und brummt: Sowas, jetzt fällt der in Ohnmacht. Der große Tyrannosaurus lässt sich nieder und murmelt: Pff, dann warte ich eben, bis er wieder wach ist. Ich habe Zeit. Im Versteck hinter den Felsen seufzt Mathilda leise: Puh, und was machen wir jetzt? Ich könnte den Tyranno vertreiben, sagt Oskar und entblößt seine Fressdrachenzähne. Oskar, entgegnet Mathilda, guck dir den Ultimo doch an. Der frisst dich mit einem Haps. Ich habe eine andere Idee, flüstert Kokosnuss. Ich könnte Ultimo weglocken. Dann weckt ihr Topsy und Knobi auf und wir treffen uns an Knobis Höhle. Prima Idee, sagt Oskar. So machen wir's, sagt Mathilda. Kokosnuss schleicht auf die andere Seite, klettert auf einen Felsen und ruft: Hey da, Rexy, du olle Knolle! Hier bin ich! Der Tyrannosaurus wendet sich überrascht um. Kokosnuss fliegt auf einen anderen Felsen und ruft: Fang mich doch, du Pupskanone! Ultimo senkt seinen mächtigen Kopf, funkelt Kokosnuss böse an und springt auf den kleinen Drachen zu. Dieser öffnet seine Flügel und flattert zum nächsten Baum. Hier geht's lang, du Piepvogel! Ultimo knurrt und faucht. Dich kriege ich, du Dings, du! Der Tyrannosaurus stürzt auf Kokosnuss zu. Doch der kleine Drache zischt davon. Ultimo nimmt die Verfolgung auf. Kokosnuss fliegt gerade so schnell, dass der Saurier ihn nicht einholen kann. Hihi, schneller, du Knalltüte! Na warte, ruft Ultimo, wenn ich dich erwische. So durchqueren die beiden einen Walnusshain, lassen eine Wiese hinter sich und bewegen sich auf den See zu. Plötzlich hält Ultimo an. Kokosnuss landet in sicherem Abstand auf einem Ast und sagt: Was ist los? Brauchst du eine Pause? Ultimo wirft dem kleinen Drachen einen forschenden Blick zu und sagt: Du willst mich doch nur von meiner Beute weglocken. Wie? Nein, wie kommst du denn da drauf? Ich wollte nur gucken, ob ich schneller bin als du. Ich bin doch nicht blöd, sagt Ultimo und macht kehrt. Hey, nicht! Komm wieder zurück, ruft Kokosnuss. Der Tyrannosaurus aber ist schon auf dem Weg. Kokosnuss fliegt wie ein Blitz an Ultimo vorbei, um vor ihm bei den anderen zu sein. In der Zwischenzeit sind Mathilda und Oskar zu Topsy hinübergelaufen. Wie kriegen wir den jetzt wach? Fragt das Stachelschwein. Wie wär's mit Kitzeln? Fragt Oskar. Da schlägt Topsy die Augen auf und sagt: Nicht nötig, ich bin schon wach. Warst du gar nicht ohnmächtig? Fragt Oskar. Nee, ich habe mich nur totgestellt, antwortet Topsy. alter Trick. Dann tun einem die Tyrannos nämlich nichts. Lass uns schnell Knobi wecken und von hier verschwinden, sagt Mathilda. Wer weiß, wie lange Kokosnuss den Ultimo ablenken kann. Nachdem Topsy ihn ein paar Mal getätschelt hat, kommt Knobi wieder zu sich. Ängstlich fragt der Tyranno: Ist Ultimo weg? In diesem Moment kommt Kokosnuss angeflogen und ruft: Versteckt euch! Er ist im Anmarsch! Schon bebt die Erde und ein wütendes Knurren ist zu hören. Topsy kriecht unter einem Busch, der leider viel zu klein ist. Knobi sucht Schutz hinter einem Felsen, der leider auch viel zu klein ist. Und Kokosnuss, Mathilda und Oskar verstecken sich in einem Baum. Das hat ja ganz toll funktioniert, flüstert Mathilda Kokosnuss zu. So schlecht war die Idee auch wieder nicht, sagt Kokosnuss. Psst, zischt Oskar. Da ist er schon. Ein riesiger Schatten fällt auf die Freunde. Knobi fasst sich ein Herz. Ultimo sieht einen Busch, aus dem ein Triceratops-Schwanz ragt, und daneben einen Felsen, hinter dem ein Tyrannosaurus-Schwanz hervorschaut. Der große Tyranno verschränkt seine kurzen Arme vor der Brust und brummt: Was wird denn das, wenn's fertig ist? Langsam kriechen Topsy und Knobi aus ihren Verstecken hervor. Knobi, du bist das altes Haus, ruft Ultimo grinsend. Von mir aus können wir uns den Tricera teilen. Wie wär's? Topsy schluckt und wirft Knobi einen ängstlichen Blick zu. Knobi schlägt verlegen seine Vorderkrallen aneinander und sagt: Wir könnten den Triceratops auch, verschonen. Verschonen? Wiederholt Ultimo. Wie meinst du das? Nun, ich meine, laufen lassen. Wir haben für unser Sommerfest doch bestimmt schon genug zu fressen. Laufen lassen? Wiederholt Ultimo. Bei dir piept's wohl. Im selben Moment fällt Topsy um. Jetzt ist der schon wieder ohnmächtig, brummt Ultimo. Das ist ja zum Mäusemelken. Wütend stapft der Tyranno auf den reglosen Topsy zu. Da springt Knobi dazwischen und ruft: Tu ihm nichts! Das ist mein Freund! Hä? Sagt Ultimo. Der Triceratops, Topsy, ist mein Freund! Und wenn du dem was tust, dann werde ich wütend! Da bricht Ultimo in schallendes Gelächter aus. Er lacht so sehr, dass ihm die Tränen in die Augen treten und er sich seinen dicken Bauch halten muss. Dein Freund? Lacht Ultimo. Wie können denn ein Tyranno und ein Tricera Freunde sein? Da gibt's nichts zu lachen, erwidert Knobi empört. Und wenn du's genau wissen willst, ich fresse nur Pflanzen. So, jetzt weißt du's. Ultimo bleibt das Lachen im Halse stecken. Du frisst was? Ich bin Vegetarier. Ich esse kein Fleisch, jawohl. Du frisst kein Fleisch? Gar keins? Fleisch finde ich schrecklich, ekelig, igittigit. Aber ohne Fleisch, sagt Ultimo, kann sich ein T-Rex doch gar nicht auf den Beinen halten. Und ob ich mich auf den Beinen halten kann, entgegnet Knobi. Ich bin sogar ziemlich stark. grinst Ultimo. Das möchte ich sehen. Wenn du deinen Freund retten willst, musst du mich umhauen. Mit diesen Worten schiebt Ultimo den zitternden Knobi beiseite. In ihrem Baumversteck flüstert Mathilda: Auweia, jetzt frisst er den armen Topsy. Dem werd ich's zeigen, sagt Oskar und will runterspringen, doch Kokosnuss hält ihn zurück. Warte noch, flüstert der kleine Feuerdrache. Guck dir mal den Knobi an, der ist ziemlich wütend. Knobi zittert immer noch, aber jetzt nicht mehr vor Angst, sondern vor Zorn. Als er sieht, dass Ultimo sein Maul aufreißt, um Topsy zu fressen, fasst er sich ein Herz, atmet einmal tief durch, nimmt Anlauf und springt mit einem Kampfschrei auf Ultimo zu. Chaka! Mit seinem ausgestreckten Bein versetzt Knobi dem verblüfften Ultimo einen solchen Tritt, dass der große Tyrannosaurus umfällt und benommen liegen bleibt. Vorsichtig nähert sich Knobi. Ich wollte dich eigentlich nicht treten. Aber wenn du Topsy fressen willst, muss ich etwas unternehmen, verstehst du? Ich meine, das würdest du an meiner Stelle doch auch tun, oder nicht? Ultimo funkelt Knobi böse an. Kokosnuss flüstert. Ultimo sieht ziemlich wütend aus. Wenn ich Knobi wäre, sagt Mathilda, dann würde ich mal schnell in Deckung gehen. Sehe ich genauso, sagt Oskar. Mit einem Satz ist Ultimo wieder auf den Beinen. Blitzschnell stößt er seinen mächtigen Kopf gegen Knobis Brust. Schwer getroffen stürzt Knobi zu Boden und bleibt reglos liegen. Da fliegt Kokosnuss herbei und versucht, Knobi wachzurütteln. Doch der Tyrannosaurus rührt sich nicht. Du solltest dich schämen, ruft Kokosnuss dem großen Ultimo zu. Knobi ist viel schwächer als du. Ultimo stutzt. Du schon wieder? Wo kommst du denn her, hä? Mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Gerade will der Tyranno auf Kokosnuss losgehen, als Mathilda und Oskar aus dem Baum springen und rufen: Dann musst du es schon mit uns aufnehmen! Ultimo stoppt und brummt: Wer seid ihr denn? Mathilda stellt ihre Stacheln auf. Oskar faucht fürchterlich. Und Kokosnuss speit zur Warnung einen Feuerstrahl in die Luft. Ihr glaubt wohl, ihr könnt mir Angst einjagen, ihr Piepmetze. Euch fresse ich als Vorspeise. Da hebt Knobi den Kopf und sagt zögerlich: Die gehören auch zu mir. Ultimo traut seinen Ohren nicht. Das wird ja immer besser. Mühsam versucht Knobi aufzustehen. Doch von Ultimos Kopfstoß schmerzt seine Brust so sehr, dass er benommen zu Boden sinkt. Kokosnuss ruft wütend: Du hast dem Knobi richtig wehgetan! Verstohlen blickt Ultimo auf seinen Artgenossen. Selber schuld, brummt er. Warum muss er mir auch einen Tritt geben, dieser Blödian? Hätte ich ihm ja gar nicht zugetraut, so einen Tritt. Dafür musst du ihn ja nicht gleich K.O. hauen, sagt Kokosnuss. Muss er eben mal Fleisch essen, dann kriegt er richtige Muckis. Vegetarier haben genauso Muckis, sagt Oskar und zeigt seine Muskeln. Pah, brummt Ultimo. Vegetarier, ein Tyrannosaurus Rex kann kein Vegetarier sein. Du siehst doch, dass das geht, sagt Mathilda. Pff, grummelt Ultimo. Aber der Knobi macht so tolle Mettbällchen. Die soll er doch heute Abend zum Fest mitbringen. Kokosnuss stutzt und fragt: Dann frisst du Knobi nicht auf? Ultimo verschränkt die Arme vor der Brust, blickt in den Himmel und murmelt: Nö. Da meldet sich Knobi. Aber ich bringe nur Mettbällchen mit, wenn du meinen Freund Topsy auch leben lässt. Ultimo wirft einen Blick auf Topsy. Okay, den fresse ich auch nicht. In dem Moment springt Topsy auf, und rennt davon, so schnell ihn seine kurzen Beine tragen. Der große Ultimo schüttelt den Kopf. Vegetarier, sowas, murmelt er und zieht los, um für das Fest noch etwas Brauchbares zu jagen. Kokosnuss, Mathilda, Oskar und Knobi fällt ein Stein vom Herzen. Das ist ja noch einmal gut gegangen. Plötzlich knurrt etwas ganz laut. Mein Magen, sagt Oskar. Dann kommt mit zu mir, sagt Knobi. Ich habe genug zu essen in meiner Höhle. Das Fest der Tyrannos. Knobis Höhle liegt oberhalb des Wäldchens. Als die Freunde dort ankommen, steht die Sonne tief am Himmel. Kokosnuss, Mathilda und Oskar helfen Knobi bei der Zubereitung des Essens für das Fest der Tyrannosaurier. Knobi zeigt ihnen, wie die Mettbällchen gebraten werden, während er selbst sich um das Fenchelrisotto und den Rote-Bete-Salat kümmert. Das Rezept für die Mettbällchen ist leider ein Geheimnis. Das verrät Knobi nicht. Die Hälfte der Mettbällchen, sagt Knobi, kommt in die gelbe Schüssel. Die sind für Topsy und seine Familie. Die andere Hälfte kommt in die blau gestreifte Schüssel für das Fest. Auf dem Festplatz am See tummeln sich bereits viele Tyrannosaurier. Überall hängen Laternen und Girlanden. Und eine Kapelle von kleinen Raubsauriern baut gerade die Instrumente auf. Am Ufer ist ein langer Tisch aufgestellt. Darauf stapeln sich Dutzende Braten, Würste, Schinken, Sülzen und Fleischpasteten. Als Knobi, Kokosnuss, Mathilda und Oskar den Platz betreten, raunt Knobi den drei Freunden zu: Bleibt ganz nah bei mir und haltet die Schüsseln gut fest. Die Saurier nähern sich neugierig. Einige beschnüffeln Kokosnuss und Mathilda und knurren sie an. Auweia, flüstert Mathilda. Hoffentlich geht das gut. Ein Tyrannosaurus blickt Kokosnuss feindselig an und fletscht seine Zähne. Plötzlich geht ein Raunen durch die Menge und die Tyrannos treten beiseite. Am Eingang des Platzes steht Ultimo. Groß und grimmig durchschreitet er die Menge. Vor Knobi, Kokosnuss, Mathilda und Oskar bleibt er stehen. Die Freunde bekommen es mit der Angst zu tun. Doch dann wendet sich Ultimo den Tyrannosauriern zu. Tyrannos und Tyrannas. Diese beiden merkwürdigen kleinen Saurier und das Stachelschwein gehören zu Knobi. Sie werden nicht angeknabbert und schon gar nicht gefressen. Ein Murren erhebt sich. Noch etwas, ruft Ultimo. Knobi ist Vegetarier. Das bedeutet, dass er kein Fleisch frisst. Er kann trotzdem ziemlich gut treten. Noch Fragen? Die Tyrannos schütteln verwirrt die Köpfe. Einige fauchen. Und einer brüllt: Wer kein Fleisch frisst, gehört nicht zu uns. Einige nicken und rufen: Ja, genau. Ultimo lässt einen Brüller los. Schlagartig ist es still auf dem Platz. Erstens, ruft Ultimo streng, wenn Knobi kein Fleisch frisst, bleibt mehr für uns. Darauf nicken einige Tyrannos nachdenklich. Und zweitens, wollt ihr auf Knobis Mettbällchen verzichten? Die Tyrannos schütteln heftig die Köpfe. Auf keinen Fall, rufen sie. Und wie aus einem Maul erschallt es: Mettbällchen! Mettbällchen! Kokosnuss, Mathilda, Oskar und Knobi atmen erleichtert aus. Ultimo aber wendet sich an Knobi und fragt: Welche Gerichte habt ihr uns mitgebracht? Knobi tritt vor und sagt: Also, da hätten wir einmal ein Fenchel-Risotto mit etwas Knoblauch, dazu einen Rote-Bete-Salat mit etwas Knoblauch und natürlich Mettbällchen provenzalischer Art mit etwas Knoblauch. Mettbällchen! Mettbällchen! Rufen die Tyrannosaurier. Ruhe! Ruft Ultimo. Das Buffet ist eröffnet. Musiker spielt auf. So beginnt das Sommerfest der Tyrannosaurier unter dem Sternenhimmel am See. Knobi, Kokosnuss, Mathilda und Oskar bedienen sich wie alle anderen am Buffet und setzen sich in die Nähe von Ultimo. Denn wer weiß, ob nicht doch einer der Tyrannos plötzlich Appetit auf kleine Drachen oder Stachelschweine bekommt. Zum Glück ist ihre Sorge unbegründet. Niemand krümmt den Freunden ein Haar. Und als das Fest tief in der Nacht zu Ende geht, helfen Kokosnuss, Mathilda und Oskar, dem Tyrannosaurus Knobi, die Schüsseln und Schalen wieder in die Höhle zurückzubringen. Auf dem Weg blickt Kokosnuss in die leeren Schüsseln und staunt. Die haben alles aufgegessen. Sogar den Rote-Bete-Salat, sagt Mathilda. Das war ich, sagt Oskar. Der war lecker. Knobi grinst zufrieden. Und als die vier oben an der Höhle ankommen, finden sie eine weitere leere Schüssel. Und einen Zettel, auf dem steht: Waren wieder tipptopp, deine Mettbällchen. Danke, dass du mir das Leben gerettet hast. Muss jetzt los, dein Topsi. Kokosnuss, Mathilda und Oskar dürfen in Knobis Höhle übernachten. Am nächsten Morgen bereitet der Tyrannosaurus für alle ein vegetarisches Frühstück zu. Frisch gestärkt verabschieden sich die Freunde und marschieren zu der Stelle zurück, an der sie gestern gelandet waren. In einiger Entfernung grasen drei riesige Alamosaurier. Kokosnuss stellt den Laserphaser auf 65 Millionen Jahre minus einen Tag und will gerade den Zeitreiseknopf drücken, als plötzlich der Kopf des Alamosauriers vor ihnen auftaucht. Da seid ihr drei ja wieder. Und habt ihr einen Tyrannosaurus gefunden? Sogar mehrere, antwortet Kokosnuss. Und einen T-Rex haben wir richtig kennengelernt, sagt Mathilda. Und da seid ihr noch am Leben? Fragt der Saurier verblüfft. Weil der T-Rex kein Fleisch frisst, antwortet Oskar. Da bricht der Alamosaurus in Gelächter aus. Guter Witz! Ein T-Rex, der kein Fleisch frisst. Das muss ich den anderen erzählen. Kichernd und glucksend wendet er sich seinen Artgenossen zu. Was gibt's denn da zu lachen? Brummt Oskar. Achtung, eng beisammenstehen, sagt Kokosnuss. Der kleine Feuerdrache drückt auf den Knopf und im selben Augenblick sind die Freunde verschwunden. Da seid ihr ja, sagt Mathildas Mutter, als Kokosnuss, Mathilda und Oskar hinter dem Busch hervorkommen. Ich habe euch schon überall gesucht. Das Frühstück steht auf dem Tisch. Oskar strahlt und sagt: Prima, ein zweites Frühstück. Mathildas Mutter stutzt. Ach, ihr habt schon gefrühstückt? Wo denn? Bei einem Freund, antwortet Mathilda. Aber das ist eine lange Geschichte. Kokosnuss grinst, schlürft etwas Kakao und sagt: Ziemlich genau 65 Millionen Jahre lang. Freunde, jetzt ist's wirklich ganz schön spät. Ja, leider. Wenn auch diese Geschichte nun zu Ende geht, bleib ich doch euer kleiner Drache Kokosnuss. Ich freue mich aufs nächste Mal, für heute ist Schluss. Aber nur für heute? Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen. Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.